SWR 2 Hörspiel am Sonntag. Das Stigma rund um die Krankheit Demenz hält Menschen davon ab, nach Information, Beratung, Unterstützung und medizinischer Behandlung zu suchen, die die Länge und die Qualität ihres Lebens in dramatischer Weise verbessern könnten. So steht es im jüngsten Bericht einer großen Demenzstudie. Dabei ist Demenz die weltweit am schnellsten wachsende Todesursache. In Deutschland leben rund 1,7 Millionen Menschen mit Demenz. Bis 2050 wird die Zahl auf 3 Millionen steigen. Kein Wunder, dass sich auch die Literatur dieses Themas schon vor einiger Zeit angenommen hat. Jonathan Franzen, Martin Suter und Arno Geiger, um nur einige der bekannteren Autoren zu nennen, haben berührende, erschreckende, aber auch komische Einblicke in die Krankheit gegeben. Zuletzt der französische Theaterautor Florian Zeller. In seinem Stück Vater entwickelt er szenisch die Stufen dieser Erkrankung allein aus der Perspektive des fast 80-jährigen André und versucht, die Zeitsprünge im Denken eines Dementen festzuhalten. Dabei vermischt sich die situative Komik des Versteckens und Vermeidens mit der Dämmerung der Unmündigkeit und des Verlöschens. André kann nicht mehr mit Gewissheit von sich behaupten, wer er im nächsten Moment sein wird. Vater, Pflegefall oder nur ein bedauernswerter kindischer alter Mann. Ich habe das Gefühl, dass ich alle meine Blätter verliere, sagt er über sich selbst. Ulrich Lampen hat das Stück mit der Musik von Jakob Diehl und den Schauspielern Peter Fricke und Nele Rosetz fürs Hörspiel in Szene gesetzt. Vater, Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Florian Zeller, aus dem Französischen von Annette und Paul Becker. Also, was ist passiert? Nichts. Papa. Was? Sag's mir. Ich habe es dir gerade gesagt, es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert? Absolut nichts. Ich habe gerade mit ihr telefoniert. Hm? Na und? Sie ist weinend weggegangen. Wer? Oh, Papa. Ich kenne diese Frau gar nicht. Sie kommt, um dir zu helfen. Ich brauche niemanden. Sie hat mir gesagt, du hättest sie eine Schlampe genannt oder sowas ähnliches. Ich? Ja, du. Also, vielleicht. Ich hab's vergessen. Sie hat geweint? Nur weil ich sie eine... Also anscheinend hast du... Ich? Ja, mit der Gardinenstange. Mit der Gardinen? Was ist das für ein Unfug? Genau das hat sie mir gesagt. Diese Frau fantasiert. Du hättest sie bedroht, physisch. Kannst du dir vorstellen, dass ich... Nun, wie du siehst, weiß sie nicht mehr, was sie sagt. Physisch mit der... Nein, es ist besser, dass sie weg ist. Glaub es mir. Zumal... Zumal was? Hör zu, ich verdächtige sie des... Des... Ich wollte es dir ja nicht sagen, aber ich verdächtige sie des... Des, Papa. Des Diebstahls. Was redest du denn da? Sie hat mir meine Uhr gestohlen. Deine Uhr? Mhm. Ja. Könnte es sein, dass du sie einfach verlegt hast? Nein. Ich hatte bereits einen Verdacht. Also habe ich ihr eine Falle gestellt. Ich habe meine Uhr unauffällig, auffällig, irgendwo hingelegt, um zu sehen, ob sie sie nimmt. Wo? Wo hast du sie hingelegt? Irgendwohin. Dieses Mädchen hat sie mir geklaut. Naja, mag sein, dass ich sie als, wie sagst du, schon möglich, dass ich ein wenig gereizt war. Aber an die Gardinenstange, ich bitte dich, das ist doch völliger Schwachsinn. Wir müssen reden, Papa. Und was tun wir gerade? Ich meine ernsthaft. Das ist jetzt die dritte... Die dritte, die du... Aber wenn ich dir sage, dass ich niemanden brauche, ich komme sehr gut allein zurecht. Ich hatte große Mühe, sie zu finden. Das ist nicht so einfach. Hörst du denn nicht, was ich dir sage? Dieses Mädchen hat mir meine Uhr gestohlen. Meine Uhr an. Ich will nicht mit einer Diebin zusammenleben. Hast du im Küchenschrank nachgesehen? Was? Im Küchenschrank. Hinter der Mikrowelle, da, wo du deine Sachen versteckst. Woher weißt du das? Hast du nachgesehen, ob deine Uhr da ist? Ja, ich glaube. Papa, du musst verstehen, dass ich nicht jeden Tag kommen kann. Wer verlangt das von dir? Ich kann dich nicht alleine lassen. Wovon sprichst du? Langsam wird es beleidigend. Du musst dich an den Gedanken gewöhnen, dass du jemanden brauchst. Und wenn es nur für deine Einkäufe ist, ganz zu schweigen... Von dem... Hast du in meinem Schrank herumgeschnüffelt? Was? Ann, sag mir die Wahrheit. Hast du in meinem Schrank herumgeschnüffelt? Nein. Woher weißt du dann, dass... dass ich manchmal meine Sachen... Woher weißt du? Wo gehst du hin? Ich hab nichts angefasst, Papa. Keine Sorge, hörst du? Papa, ich habe nichts angefasst. Du hast sie. Was? Deine Uhr? Ah, ja. Du siehst also, dass Isabel nichts damit zu tun hatte? Weil ich sie versteckt hatte, zum Glück, gerade noch rechtzeitig. Hast du deine Medikamente genommen? Ja. Warum siehst du mich so an? Du siehst mich immer so an, als wäre etwas nicht in Ordnung. Alles ist in Ordnung, an. Du bist immer so besorgt, ohne Grund. Du bist wie deine Mutter. Deine Mutter war auch so, voller Angst. Deine Schwester war immer viel mehr, viel weniger. Sie hat nicht diese besorgte Sicht auf die Welt. Wo ist sie überhaupt? Ich werde wahrscheinlich umziehen, Papa. Umziehen? Ja. Du meinst? Woanders wohnen. Warum nicht? Ist doch gut. Ich werde wahrscheinlich Paris verlassen. Ah ja? Warum? Das habe ich dir bereits erzählt, erinnerst du dich? Deswegen willst du, dass diese Krankenschwester bei mir wohnt. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Ich werde nicht mehr da sein, Papa. Das musst du verstehen. Aber wann? Also, ich meine, warum? Ich habe jemanden kennengelernt. Du? Ja. Aber einen Mann? Ja. Ah ja? Du sagst das, als wäre das unwahrscheinlich? Nein, das ist nur seit deinem, wie hieß er gleich? Antoine. Eben, seit... Muss ich sagen, hattest du nicht viele und... was macht er so im Leben? Er lebt in London und ich werde zu ihm ziehen. Du? In London? Das wirst du dir doch nicht antun. In London regnet es das ganze Jahr. Kenne ich ihn? Ja, du hast ihn schon mal getroffen. Bist du sicher? Ja, Papa, mehrmals. So... Und warum will er nicht in Paris leben? Er arbeitet dort. Du arbeitest auch? Ja, aber ich kann überall arbeiten. Ich muss dafür nicht in Paris sein. Verstehe. Weißt du, das ist wichtig für mich. Sonst würde ich nicht weggehen. Ich liebe ihn wirklich. Ich kann dich hier nicht allein lassen, Papa. Das geht nicht. Wenn du Hilfe ablehnst, wäre ich gezwungen... Zu was? Das musst du verstehen, Papa. Du wärst gezwungen zu was? Ann, du wärst gezwungen zu was? Ich muss die Nummer von diesem Anwalt finden. Ich habe doch nicht all die Jahre gelebt, um mich behandeln zu lassen wie ein... Einfach so. Meine eigene Tochter. Alles in Ordnung? Bitte? Ist alles in Ordnung? Was machen Sie hier? André, ich bin's. Pierre. Wer? Was machen Sie hier? Ich wohne hier. Sie? Ja. Sie wohnen hier bei mir? Das wird ja immer besser. Ich werde Anne anrufen. Ihre Tochter... Ja, danke. Ich weiß, wer Anne ist. Kennen Sie sie? Sind Sie einer Ihrer Bekannten? Ich bin Ihr Mann. Ja? Ja. Und ich bin die Königin von England. Ihr Mann? Aber seit... Fast 10 Jahre. Was? Ach ja, sicher. Ja, völlig klar. Schon 10 Jahre, wie schnell die Zeit vergeht. Aber ich glaubte, dass ihr getrennt werdet. Wer, Ann und ich? Ja. Nein? Nein. Sind Sie sicher? Nun, ich meine, sind Sie sicher? Ja, André. Und diese Geschichte mit England? Wollte sie nicht nach London um... nein? Hallo, Liebling. Ja, ich bin's. Nein, kein Problem. Aber dein Vater fühlt sich nicht ganz wohl. Ich glaube, er wäre froh, dich zu sehen. Ja, sehr gut. Einverstanden, wir warten auf dich. Bis gleich. Nein. Ich küsse dich. Sie wird gleich hier sein. Sie ist nur runter zum Einkaufen. Sie hat mir gesagt, dass sie weggehen wird, um in London zu leben. Was sollte sie in London tun? Sie hat einen Engländer kennengelernt. Das glaube ich nicht, André. Aber ja, sie hat mir gesagt, dass sie umziehen wird, um mit ihm zu leben. Hat sie Ihnen nichts gesagt? Nein. Autsch. Was? Da bin ich wohl voll ins Fettnäpfchen. Aber nein, keine Sorge. Sie hat mit mir darüber noch nicht gesprochen, aber ich bin sicher, sie wird es bald tun. Nun ja, nur Mut. Eines Tages hauen sie alle ab. Alles kleine Schlampen. Ich sage Ihnen das aus Erfahrung. Möchten Sie etwas trinken, während wir auf Anne warten? Nein, aber ich möchte etwas sagen. Was? Wegen dieses Mädchens. Was für ein Mädchen? Dieses Mädchen, das mir deine Frau unbedingt aufzwingen will, eine Krankenschwester. Als käme ich nicht mehr allein zurecht. Lächerlich, lächerlich. Naja, das war schon immer so. Schon als sie klein war. Sie ist halt nicht die Hellste. Das hat sie von ihrer Mutter. Ich finde, sie versucht das Beste für sie. Das Beste, das Beste. Ich habe sie im Verdacht, dass sie mich in so ein Haus stecken will für... Doch. Ich habe Anhaltspunkte. Das hat sie im Hinterkopf. Aber damit die Dinge ein für alle Mal klar sind, meine Wohnung werde ich nie verlassen. Nie. Das ist nicht Ihre Wohnung, André. Bitte? Sie erinnern sich doch, dass Sie hierher gekommen sind. Ich meine, dass Sie zu uns gekommen sind, bis... Was? Naja, bis eine neue Pflegehilfe gefunden ist. Mit der letzten haben Sie sich ja zerstritten. Mit Isabel. Ah ja? Ja. Erinnern Sie sich? Darum sind Sie hier bei uns. In der Zwischenzeit. Ach. Und Sie, Antoine? Pierre... Ja, Sie wollen also damit sagen, dass ich hier bei Ihnen bin. Ja. Und das muss ich mir anhören. Da bin ich. Ich habe mich beeilt. Alles in Ordnung? Ist irgendwas passiert? Nichts Besonderes. Dein Vater schien ein wenig verwirrt. Geht es dir nicht gut, Papa? Papa? Ich... Ja? Was ist das jetzt für eine Geschichte? Wovon sprichst du? Wo ist Ann? Bitte? Ann? Wo ist sie? Aber ich bin hier, Papa. Ich bin hier. Ich bin nur runtergegangen, um etwas zum Essen einzukaufen. Aber jetzt bin ich wieder zurück. Ich bin hier und alles ist in Ordnung. Ich, ja. Aber was hast du gekauft? Ein Huhn. Ich kümmere mich darum. Danke. Irgendetwas begreife ich an dieser ganzen Geschichte nicht. Was? Es ist schwer zu erklären, du würdest es nicht verstehen. Ach, aber ja. Aber nein. Du siehst besorgt aus. Ich? Ja. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung, bloß... Bloß was? Ich habe hier gesessen, ich habe hier im Salon in aller Ruhe nach einer Telefonnummer gesucht und plötzlich kam dein Mann herein und... Wer? Dein Mann. Welcher Mann? Dein. Meine Liebe, nicht meiner. Antoine? Dein Mann. Papa, ich bin nicht verheiratet. Bitte? Ich bin geschieden seit über 5 Jahren. Hast du das vergessen? Was? Wer war das denn gerade? Wer? Ich rede von ihm, dem, der gerade mit dem Huhn weg ist. Mit dem Huhn? Was erzählst du da, Papa? Da, vor einer Minute. Da war doch wer, der dir das Huhn aus der Hand genommen hat. Das Huhn. Du hattest doch ein Huhn in der Hand. Noch vor einer Minute. Ein Huhn. Ein Huhn. Von was für einem Huhn redest du, Papa? Du machst mir Sorgen, Ann. Ich? Du solltest mal zum Arzt, meine Kleine. Ich erzähle dir etwas, das vor genau 2 Minuten stattgefunden hat. Auf die Sekunde. Ich glaube, dass du dich irrst, Papa. In der Küche ist keiner. Er war da, noch vor 2 Minuten. Wer? Papa. Er ist verschwunden. Der Mann mit dem Huhn. Dein Mann. Warum lächelst du? Nur so. Pardon. Ach, ihr macht mich noch verrückt. Ach, beruhige dich. Irgendetwas stimmt nicht. Glaube mir an, irgendetwas stimmt nicht. Komm, beruhige dich. Ich weiß nicht. Bei uns geschehen merkwürdige Dinge. Hast du das nicht bemerkt? Da war dieser Mann, der behauptet hat, dass das hier nicht mein Zuhause ist. In meiner eigenen Wohnung. Stell dir das mal vor. Das ist doch die Höhe, oder? In meiner Wohnung. Das ist... Er sagte mir das, aber ich bin doch hier zu Hause. Ann, ich bin doch hier bei mir zu Hause. Nicht? Ann, sag es, das ist doch hier meine Wohnung, oder? Papa, ich möchte dir Laura vorstellen. Guten Tag, Monsieur. Ich habe dir doch erklärt, dass Laura heute vorbeikommt, damit ihr euch kennenlernen könnt. Guten Tag, Mademoiselle. Guten Tag. Sie sind entzückend. Danke. Kennen wir uns nicht? Wir kennen uns doch, oder? Nein, ich glaube nicht. Laura ist vorbeigekommen, um sich ein wenig zu informieren. Wie du lebst, in welchem Maß sie dir helfen könnte. Ich weiß, meine Liebe, ich weiß. Das hast du mir schon 100 Mal erzählt. Meine Tochter quasselt ein bisschen viel. Sie wissen schon das Alter. Möchten Sie etwas trinken? Nein, vielen Dank. Sehr aufmerksam. Sind Sie sicher? Ein kleinen Aperitif? Es muss doch bald die Zeit für ein Aperitif sein, oder? Wie spät ist es? Es ist, wo ist meine, aber einen Moment, ich bin gleich wieder da, Er will seine Uhr suchen. So? Er ist ein Mann von Überpünktlichkeit. Er hat jedenfalls Charme. Nicht immer. Aber die meiste Zeit ja, viel Charme. Aber er kann auch ganz schön stur sein. Umso besser. Genau wie ich dachte, es ist Zeit für den Aperitif. Ich habe zwei Uhren. Eine am Arm und die andere im Kopf. So ist das immer gewesen. Was möchten Sie, Mademoiselle? Papa. Was? Ich darf doch wohl unserem Gast etwas anbieten, oder? Was möchten Sie? Was nehmen Sie? Oh, einen kleinen Whisky. Dann das Gleiche. Sehr gut. Also zwei Whisky. Zwei an. Dir biete ich keinen an. Sie trinkt keinen Alkohol. Nie. Stimmt. Nicht einen Tropfen. Daher Ihre... Ihre... Nüchternheit. Ihre Mutter war wie Sie. Ihre Mutter war die nüchternste Frau, die ich je kennengelernt habe. Ihre kleine Schwester dagegen, die... Sie haben zwei Töchter. Aber ja, auch wenn ich von der anderen kaum noch was höre. Elise. Ann, hast du mal was von ihr gehört? Ich verstehe nicht, warum sie sich nie bei mir meldet. Ein brillantes Mädchen, Malerin, Künstlerin. Auf ihr Wohl. Auf das ihre... Für einen kleinen Whisky gebe ich alles. Sie nicht? Wissen Sie, ich kenne mich da nicht aus. Was machen Sie denn so beruflich? Nun, ich kümmere mich um andere. Andere? Ja, ich helfe denen, die es brauchen. Wieder eins von den Mädchen, die du mir um jeden Preis aufhalsen willst. Das muss ein schwieriger Beruf sein, ich würde das nicht aushalten. Und Sie, was haben Sie beruflich gemacht? Tänzer. Ach ja, Papa. Was? Er war Ingenieur. Was weißt denn du davon? Hauptsächlich Steppen. Na, sowas. Da staunen Sie, was? Ein bisschen, ja. Warum? Können Sie sich das nicht vorstellen? Ich als Stepptänzer? Doch, es ist nur, weil ich war immer ein großer Fan vom Steppen. Sie auch? Ein bisschen kann ich's noch. Eines Tages führe ich Ihnen das mal vor. Mit Vergnügen. Aber ich habe nicht nur gesteppt, ich habe auch klassisch getanzt. In Strumpfhosen. Anscheinend hatte ich in Strumpfhosen eine gewisse Grazie. In weißen Strumpfhosen. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen das auch mal zeigen. Warum lachen Sie? Nur so, pardon. Sie glauben mir nicht? Doch, doch, doch, es ist nur der Whisky. Jetzt weiß ich, an wen Sie mich erinnern. An wen? An Elise, meine andere Tochter, ein Engel, nicht? Ich weiß nicht. Doch, sie hat was von ihr. Was? Diese unerträgliche Art, dämlich zu kichern. Jetzt habe ich euch reingelegt, was? So bin ich nun mal. Ich liebe es, die anderen zu überraschen. Eine spezielle Art von Humor. Verstehen Sie, die Situation ist ganz einfach. Ich lebe in dieser Wohnung seit Ewigkeiten. Ich bin hier sehr glücklich, aber meine Tochter ist an ihr interessiert und sie will sie für sich. Was redest du da? Die nächste Stufe wird sein, mich wegzuschicken. Ich weiß nicht, wohin. Naja, doch. Ich weiß, wohin. Papa! Aber es wird nicht klappen. Ich sage euch das lieber gleich. Ich habe nicht die Absicht, so bald zu sterben. Ich habe sogar die Absicht, euch zu überleben. Alle beide. Bei Ihnen bin ich mir nicht so sicher. Aber bei meiner Tochter, ja. Am Tag deiner Beerdigung werde ich eine Rede halten, um daran zu erinnern, wie hinterhältig du warst. Es tut mir leid, Mademoiselle. Warum? Mademoiselle versteht das sehr gut. Du bist das, die das nicht versteht. Ich brauche keine Unterstützung von keinem und ich werde diese Wohnung nicht verlassen. Ich will nur, dass man mich in Ruhe lässt. Das war's. Zahlen. Es war mir ein Vergnügen. Ich gehe. Es tut mir leid. Machen Sie sich keine Sorgen. Es ist normal, dass er so reagiert. Es wird schon gut gehen. Ich konnte nicht schlafen. Also bin ich aufgestanden. Und ich bin in sein Zimmer gegangen. Er schlief. Er sah aus wie ein Kind. Sein Mund stand offen. Er sah so friedlich aus. Und ich weiß nicht, was da über mich kam. Eine Art von Hassanfall. Ich legte meine Hände um seinen Hals. Ganz sanft. Ich konnte unter meinen Händen sein Herz spüren. Wie ein kleiner Schmetterling. Und dann habe ich zugedrückt. Ganz fest. Er öffnete nicht die Augen. Es war nur ein kurzer, böser Moment, der vorüberging. Eine Minute. Nicht mehr. Aber seltsam sanft. Sanft und reglos. Als ich meine Hände zurückzog, spürte ich, dass er nicht mehr atmete. Dass es endlich zu Ende war. Der Schmetterling war weggeflogen. Er lächelte leicht. Er war tot. Ich hatte den Eindruck, dass er sich bei mir bedanken wollte. Wir können in 10 Minuten essen, Papa. Ist dir das recht? Sogar sehr, meine Liebe. Bloß. Guten Abend. Guten Abend. Haben wir heute Abend Gäste? Nein. Warum? Na so. Na so. Laura war hier. Nicht wahr, Papa? Laura ist vorhin vorbeigekommen, um uns zu besuchen. Wer? Laura. Na, die junge Frau, die uns vorhin besucht hat. Ah, ja. Und danach bin ich hier geblieben. Du hast nicht gearbeitet? Kaum, ich bin bei Papa geblieben. Hat nicht einer meine Uhr gesehen? Ich finde sie nicht mehr. Schon wieder? Ich suche sie seit einer Ewigkeit. Du hast sie bestimmt in deinen Schrank gelegt. Ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst. Welcher Schrank? Könntest du nicht etwas diskreter sein? Papa, hast du schon in deinem Schrank nachgesehen? Eben. Ich war gerade dort. Sie ist nicht da. Ich muss sie irgendwo verloren haben. Oder man hat sie mir gestohlen. Willst du, dass ich nachsehe? Ja, gern, wenn es dir nichts ausmacht. Ich bin gleich wieder da. Störe ich Sie? Nein. Wissen Sie, wie spät es ist? Ja, kurz vor 8. Schon? Dann wird man ja bald zu Tisch. Ja, sobald das Huhn fertig ist, in 10 Minuten. Es gibt Huhn heute Abend. Ja, das hat Ann vorhin gekauft. Hübsch, Ihre Uhr. Sie ist hübsch. Sie ist... Anscheinend ist es gut gelaufen. Ja, sehr gut. Was? Nun, Ihr Treffen mit der Pflegehilfe. Ja, sehr gut. Sie ist sehr... Anscheinend sieht sie Elise ähnlich. Ah ja? Ich weiß es nicht. Ich habe sie ja nie gesehen. Es ist gut gelaufen. Ann schien sehr zufrieden. Es ist ja mehr für Sie, wissen Sie. Ich brauche eigentlich... dürfte ich mal Ihre Uhr? Wissen Sie, sie macht sich ihretwegen Sorgen. Es bereitet ihr Kummer, wenn Sie sich streiten. Was haben Sie bloß mit meiner Uhr? Nichts. Ich schaue, ich möchte prüfen, ob... haben Sie sie gekauft? Bitte? Nein, ich meine, ist das ein Geschenk oder haben Sie sie gekauft? Ja, ich habe sie gekauft. Warum? Sie haben bestimmt noch die Rechnung. Wovon reden Sie? Von Ihrer Uhr. Und ich rede mit Ihnen über Ann. Erkennen Sie sie? Ich meine, Sie... Ach ja, stimmt, Sie sind ja... Ist es so? Sind Sie... Sie sind ja Ihr... Mein Gott. Ich bin Ihr Vater. Sehr erfreut. Ich denke, dass wir uns nun öfter sehen werden. Wenn Sie Ihr neuer... Naja, falls es zwischen euch von Dauer ist. Warum sagen Sie das? Wir waren nie so eng miteinander, im Gegensatz zu Elise, meiner anderen Tochter. Sie ist wunderbar. Aber seit Monaten habe ich sie nicht mehr gesehen. Sie ist auf Reisen, glaube ich. Sie ist Malerin. Vielleicht deswegen. Aber ich wäre überglücklich, wenn sie mich mal wieder besuchen würde. Ich würde sie in die Arme nehmen, sie an mich drücken, stundenlang mit ihr kuscheln. Wie wir es früher getan haben, als sie klein war. Mein kleiner Papi. So hat sie immer zu mir gesagt, mein kleiner Papi. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ja. Und ich möchte, dass Sie mir die ganz offen beantworten. Würden Sie das für mich tun? Ja. Also dann. Wie lange wollen Sie eigentlich noch alle verarschen? Ich muss mit dir reden, Papa. Das fängt ja gut an. Warum sagst du das? Meine Liebe, wenn jemand zu dir sagt, ich muss mit dir reden, heißt das, dass er dir was Unangenehmes zu sagen hat. Meinst du nicht? Nein, nicht unbedingt. Ja, also? Ich habe mit Pierre gesprochen. Pierre? Pierre, Papa. Ich habe mit ihm gesprochen. Dein Mann? Papa. Pierre ist nicht mein Mann. Ich bin geschieden. Ah, gut zu wissen. Pierre ist der Mann, mit dem ich lebe? Ich mag ihn nicht. Er ist unsympathisch. Gut. Ich habe mit ihm gesprochen und du weißt, als wir dich zu uns nahmen, dass das nur eine vorläufige Lösung war. Das weißt du doch. Es war etwas Vorübergehendes, weil du dich mit Isabel zerstritten hattest, aber... Wie soll ich es sagen? Ich frage mich, ob es nicht besser wäre. Dir gefällt doch dein Zimmer, oder? Ja. Ich frage mich, ob es nicht besser wäre, also für dich viel angenehmer, wenn wir gemeinsam entscheiden würden, dass du hier einziehst. Ich meine, definitiv, bei uns. Hm. Unter der Bedingung, dass wir eine Hilfe finden. Was meinst du? Ich habe mit Pierre gesprochen, er ist einverstanden. Aber ich dachte, dass du nach London gehst. Nein, Papa, warum fängst du immer wieder mit London an? Ich bleibe in Paris. Ich verstehe gar nichts mehr. Ständig änderst du deine Meinung. Es war nie die Rede davon, dass ich nach London gehe, Papa. Doch, das hast du selbst gesagt. Wie auch immer. Ich werde nicht nach London gehen. Umso besser. In London regnet es das ganze Jahr. Ich bleibe hier und Pierre auch. Und ich? Du auch, Papa. Du bleibst hier. Und deine Schwester? Wo ist sie? Ach, Papa. Wenn du wüsstest, wie sie mir fehlt. Und ist es gut gelaufen? Ja, es ist sehr gut gelaufen. Findest du nicht auch, Papa? Was? Dass es sehr gut gelaufen ist, Lauras Besuch. Ja. Du hast sie zum Lachen gebracht. Ah, ja? Ja, sie fand dich charmant. Morgen wird sie wiederkommen. Möchtest du noch ein bisschen? Gern, sehr gut, das Huhn. Wo hast du es gekauft? Unten. So. Warum? Nur so. Sehr gut. Pierre? Nein, danke. Bleibt sie den ganzen Tag? Ja, bis 6. Und danach? Wieder nach. Nach 6? Na, da bin ich ja da. André, na, zufrieden? Womit? Mit einer Tochter, die sich so um sie kümmert. Da haben sie Glück. Sie haben auch Glück. Ann ist erschöpft. Sie braucht Urlaub. Warum fahrt ihr nicht mal in Urlaub? Machen Sie das mit Absicht? Was? Wir wollten vor 10 Tagen nach Korsika fahren. So? Ja, aber wir mussten in letzter Minute absagen, weil Sie sich mit Isabel zerstritten hatten. Was? Isabel ist die Frau, die sich um Sie gekümmert hat, vor Laura. Haben Sie das vergessen? Hör auf. Womit? Ich finde dich ein bisschen... Ein bisschen was? Sarkastisch. Ich bin der Meinung, dass du über eine andere Lösung nachdenken solltest. Er verliert völlig den Verstand. Red nicht so. Ich sage die Wahrheit. Es muss eine andere Organisationsform gefunden werden. Und das heißt? Ihn in eine Einrichtung geben. In ein Heim? Nein, in eine spezielle Einrichtung. Er ist krank. An. Er ist krank. Schläft er? Ja. Was für ein Tag. Ja. Alles in Ordnung? Ja, er hat mich gebeten, ihm ein Schlaflied zu singen. Kannst du dir das vorstellen? Er ist sofort eingeschlafen. Sah so friedlich aus wie ein Kind. Ich verstehe. Ich habe darüber nachgedacht, was du vorhin gesagt hast. Wegen... Ja? Ja, vielleicht hast du recht. Ich nehme 2 Stück Zucker in meinen Kaffee. Ganz simpel, es gibt nur 2 Männertypen. Die Zucker in den Kaffee nehmen und die anderen. Wichtig ist zu wissen, zu welcher Kategorie man gehört. Ich gehöre zur Kategorie, die welchen nimmt. Bringst du den Zucker mit? Ja, ich komme. Ich habe nicht gut geschlafen. Ich hatte einen Albtraum. Da war dieser Mann, der sich hier bei mir eingeschlichen hat. Auge in Auge stand ich ihm gegenüber und er behauptete, dass wir bei ihm wären. Er behauptete, dass er dein Mann sei oder sowas ähnliches. Er hat mich bedroht. Da. Der Zucker. Hä? Sie nehmen 2 Stück? Wo ist Ann? Sie ist außer Haus. Ach ja? Schon? Ja. Aber... Wie spät ist es denn? Ich werde Ihre Medikamente holen. Nein, warten Sie. Ich bin gleich wieder da. Ich hole nur Ihre Medikamente. Ich habe schon wieder meine Uhr verloren. Ach, Scheiße. Wie spät ist es? Zeit für die Medikamente. Es ist besser, sie gleich zu nehmen. Dann haben wir es hinter uns. Einverstanden? Heute sind es 3. Die kleine Blaue? Die Sie so mögen. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ja. Sind Sie Krankenschwester? Nein. Warum reden Sie dann mit mir wie mit einem Bekloppten? Ich? Ja, Sie? Im Gegenteil, ich... Die kleine blaue Pille. Oh, es tut mir leid, das war nicht meine Absicht, Sie... Das ist sehr unangenehm. Das werden Sie merken, wenn Sie in meinem Alter sind. Und das geht sehr schnell. Ich bitte Sie um Verzeihung. Schon gut, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, wenn ich ein bisschen zu... Das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, ja, da war ich vielleicht zu... Kein Problem. Ja. Ihre Tochter hatte mich vorgewarnt. Sie hatte mir gesagt, Sie wären manchmal etwas stur. So? Ja. Und wissen Sie, was ich ihr geantwortet habe? Nein. Ich habe ihr gesagt, umso besser. So. Das ist nett. Es ist verrückt, wie ähnlich Sie Elise sind. Meine andere Tochter, nicht Ann. Die andere, die ich liebe. Ann hat mir erzählt, was mit ihr passiert ist. Es tut mir leid. Das habe ich nicht gewusst. Was? Ihr Unfall. Was für ein Unfall? Wovon reden Sie? Von nichts. Nehmen Sie nun Ihre Medikamente? Und danach ziehen wir uns an. Jetzt? Ja. Wozu? Heute Abend muss ich ja den Pyjama doch wieder anziehen, oder? Also lieber die Zeit sparen und etwas Sinnvolles machen. Aber wenn Sie im Pyjama bleiben, können wir nicht spazieren gehen. Wo wollen Sie denn hin? In den Park. Heute ist schönes Wetter. Bissi, da darf ich Ihnen etwas anvertrauen? Ja. Aber Sie behalten das für sich, weil das ist ein heikler Punkt. Was ist es denn? Ich habe bemerkt, dass mit mir irgendwas Seltsames passiert. Was denn? Als hätte ich kleine Löcher im Gedächtnis. Ah ja? Ja, kriegt keiner mit. Winzig klein. Bloß im Auge nicht zu sehen. Aber ich spüre es. Aber kein Wort zu meiner Tochter. Die sorgt sich schon wegen jeder Kleinigkeit. Sie behalten das für sich, klar? Ich verspreche es Ihnen. Alles in Ordnung? Alles bestens. Wir wollten uns gerade anziehen. Aber... Alles in Ordnung, André? Doch. Ich wollte mit Ihnen reden. Mit mir? Ja. Dann werde ich mal. Ich lege Ihnen Ihre Sachen zurecht. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ja. Wie lange wollen Sie eigentlich noch alle so verarschen? Ich? Wollen Sie Ihrer Tochter das Leben weiter so vermiesen? Aber wovon sprechen Sie? Von Ihnen, André. Von Ihnen. Von Ihrem Verhalten. Versprechen Sie mir, sich von nun an zu benehmen? Ich kann auch andere Seiten aufziehen. Haben wir uns verstanden? Ich habe deine Uhr nicht gefunden, Papa. Wir werden nachher weitersuchen. Das Huhn ist fertig. Wir können jetzt essen. Papa, was ist los? Schau mich an. Alles in Ordnung? Was hast du? Was ist los mit dir? Ist es wegen deiner Uhr? Papa, ist es deswegen? Aber wir werden sie wiederfinden. Ich verspreche es dir. Einverstanden? Wie spät ist es? Es ist 8. Essenszeit. Abends? Ja, Papa. Aber ich dachte, es wäre morgen. Ich bin gerade aufgestanden. Schau, ich bin noch im Pyjama. Nein, es ist Abend. Ich habe für dich ein Huhn gemacht. Komm, lass uns essen. Komm, mein kleiner Papa. Ich habe drüber nachgedacht, was du vorhin gesagt hast. Wegen... Ja. Vielleicht hast du recht. Ich glaube ja. Es hat mir sehr wehgetan, ihn heute Abend so zu sehen. Ja. Ich hatte den Eindruck, dass du ihm Angst machst. Ich weiß. Mir machst du auch Angst. Glaube mir, es ist die richtige Entscheidung. Du bist schon wach? Ich habe nicht geschlafen. Heute Nacht? Nein, nicht eine Minute. Warum denn? Hast du gesehen? Was? Sieh dich um. Wo sind meine Möbel? Das war immer so, Papa. Meinst du? Aber ja, das war immer so. Tut mir leid, du irrst dich. Magst du es nicht? Hier gab es Möbel, ich erinnere mich. Überall gab es hier Möbel. Ich trinke jetzt einen Kaffee und dann ziehen wir uns an. Schon? Mhm. Du bekommst heute Besuch. Erinnerst du dich? Meine Liebe, hör endlich auf, mir 100-mal dasselbe zu erzählen. Du quasselst und quasselst, du quasselst in einem fort. Selbstverständlich erinnere ich mich. Es tut mir leid, ich wollte nur sicher sein. Ich habe heute Nacht von ihr geträumt. Von Laura? Ja, und ich glaube, ich habe ihr Gesicht gesehen. Du weißt, wie sehr sie mich an deine Schwester erinnert. Laura? Ja, das hast du neulich gesagt. Findest du nicht auch? Ja, doch, ja, vielleicht. Jedenfalls bin ich froh, dass du sie so gern hast. Ha. Sie scheint wirklich nett, also behutsam zu sein. Unkompetent, sie wird sehr gut für dich sorgen. Ja, ich habe sie sehr gerne. Ach. Ist sie das? Wahrscheinlich. Aber schon, ich bin noch nicht fertig. Bin noch nicht angezogen. Das macht nichts. Du ziehst dich nachher an. Aber nein, ich muss mir noch die Hose anziehen. Das ist nicht schlimm. Aber doch, das ist schlimm. Das machst du später. Papa, warum machst du immer alles so kompliziert? Ich werde mich schämen. Aber nein. Aber ja. Guten Tag. Guten Tag. Bin ich zu spät? Nein, nein, überhaupt nicht. Kommen Sie rein. Danke. Aber wer ist denn? Wer ist denn die? Wir haben Sie erwartet. Guten Tag, André. Aber Anne, das ist sie nicht. Oh, Papa, möchten Sie einen Kaffee? Nein, vielen Dank. Wo ist die, die ich so gern habe? Papa. Wo ist die? Was redest du denn da? Sag Laura guten Tag. Irgendetwas stimmt hier nicht. Erinnern Sie sich an mich? Wir haben uns neulich kennengelernt. Hä? Und ich habe Ihnen gesagt, dass ich wiederkommen werde, um mich ein wenig umzuschauen, wie Sie leben und wie ich Ihnen helfen kann. Erinnern Sie sich? Erinnern Sie sich nicht? Ich habe mit Pierre gesprochen. Ich mag den Typ nicht. Das ist kein Typ. Das ist der Mann, den ich liebe. Ich habe mit ihm gesprochen und du weißt, dass in erster Linie, wie soll ich das sagen, ich frage mich, ob es nicht besser wäre, wie findest du dieses Zimmer? Das ist doch ganz angenehm, oder? Ich finde, dass du hier vielleicht besser aufgehoben wärst. Wo? Hier. Ha. Aber du? Was wirst du machen? Wo wirst du schlafen? Erinnere dich, dass ich in London leben werde. Aber du hast mir gesagt, dass das... Bist du sicher? Ja. Du hast mir gesagt, dass du hier bleibst. Bei mir? Nein. Und ich? Du bleibst hier. Ganz allein? Und deine Schwester, wo ist sie? Ach, Papa. Haben Sie gut geschlafen? Was mache ich hier? Es ist Zeit zum Aufstehen. Ich habe Sie nicht gefragt, wie spät es ist. Ich habe Sie gefragt, was ich hier mache. Wieso? Wer hat dieses Bett hier hingestellt, mitten ins Zimmer? War das an? Es wird immer verrückter. Regen Sie sich nicht auf. Ich rege mich nicht auf. Ich sage Ihnen nur, dass man ein Bett nicht mitten ins Wohnzimmer stellt. Wo ist an? Ihre Tochter lebt in London. Aber nein, sie hat nur mal daran gedacht, dorthin zu gehen, aber am Ende hat sie es dann doch nicht getan. Ich habe Ihnen Ihre Medikamente gebracht. Jetzt lassen Sie mich mit Ihren Medikamenten in Ruhe. Sind Sie eine Krankenschwester? Ja. Und was machen Sie hier? Ich kümmere mich um Sie. Und seit wann? Seit ein paar Wochen. Seit ein paar Wochen. Tut mir leid, das zu fragen, aber ich hab da ein kleines Loch. Also Sie sind nun wer? Ich bin Martin. Martin. So. Und ich? Was, Sie? Ja, ich. Wer bin nun ich? Sie? Ja. Sie sind André. André? Ja. Sind Sie sicher? Ja. André. Das ist ein hübscher Name, André. Oder? Ein sehr hübscher Vorname. Den hat mir meine Mutter gegeben, nehme ich an. Haben Sie sie gekannt? Wen? Meine Mutter? Nein. Sie war derart... Sie hatte große Augen, das war... Ich sehe ihr Gesicht vor mir. Ich hoffe, dass sie mich ab und zu besuchen kommt. Ich will nach Hause. Aber was ist denn? André. Ja? Ich habe das Gefühl, dass ich all meine Blätter verliere, eins nach dem anderen. Wovon reden Sie? Von den Ästen. Und von dem Wind. Ich verstehe nicht mehr, was geschieht. Verstehen Sie, was geschieht? Jetzt ziehen wir uns an. Ja? Wir ziehen uns an und machen dann einen Spaziergang im Park. Einverstanden? Ja. Na also, mit den Bäumen, den Blättern und anschließend kommen wir hierher zum Essen zurück, in die Kantine. Danach machen Sie eine Siest. Einverstanden? Und falls Sie fit sind, machen wir noch einen Spaziergang. Im Park. Wir beide. Weil es halt so schön ist. Hm? Ja. Die Sonne lacht. Das sollte man ausnutzen. Das ist nicht alle Tage so. Also, ziehen wir uns an, einverstanden? Nein. Kommen Sie, ganz langsam. Alles wird gut. Nein. Vater. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Florian Seller aus dem Französischen von Annette und Paul Becker. Es sprachen André Peter Fricke, Anne Nele Rosetz, Pierre Steven Scharf, Laura Lilith Häsle, Frau Patricia Ziolkowska, Mann Matthias Lea. Musik Jakob Diehl, Volker Kamp, Peter Klohmann. Besetzung Arne Köhler. Dramaturgie Cordula Huth. Ton und Technik Roland Grosch, Melanie Inten und André Buscharepp. Komposition Jakob Diehl. Regieassistenz Miriam Brandt. Regie Ulrich Lampen. Produktion Hessischer Rundfunk 2019.